Andacht vom 15.02.2023, Reinhard Hirtler, übersetzt von Petra, 1:1 gesprochen von Peter, gelesen von Ulla. Johannes 17, Hingabe an Jesus. Guten Morgen, heute ist ein Tag der Wunder. Daniel hat ein wunderschönes blaues T-Shirt an. Das ist ein großes Wunder, ein großes Zeichen. Ja, denn Daniel sagte zu mir, er hasst blau. Und heute trägt er blau. Seht ihr, nichts ist unmöglich. Denk niemals, dass es Unmöglichkeiten gibt. Wenn Daniel blau tragen kann, dann ist alles möglich. Gestern hatte ich eine wirklich gute Zeit, denn wir haben den ganzen Tag für das Mentoring aufgenommen und mir gefiel die neue Serie, die wir aufzeichneten. Es ist eine Serie, die Religion, Gesetzlichkeit und Jesus heißt. Und heute Morgen habe ich Römer 14 gelesen und dort geht es ebenfalls um das Thema Gesetzlichkeit, Religion im Gegensatz zu Jesus. Wirklich, es ist ein wunderschönes Kapitel. Dennoch dachte ich, dass wir in diesem Live nochmal zurück zu Johannes 17 gehen. Also tun wir das. Erinnerst du dich? Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass wir unsere Autorität verwenden sollen, um Leben zu bringen. An jedem Ort, an den wir gehen, gibt es so viel Tod. Und ich spreche noch nicht einmal von körperlichem Tod. Es gibt dort geistlichen Tod. Die Menschen leben in einem schrecklichen Zustand. Die Leute sind verzweifelt, das sind Katastrophen. An vielen Orten der Welt haben die Menschen in materieller Hinsicht alles, aber ihre Herzen sind leer. Pastoren kündigen ihren Job, weil sie frustriert sind. Die Sünde beginnt, das Leben von vielen Christen zu kontrollieren, wie nie zuvor. Wohin bewegt sich diese Welt nur? Die Welt bewegt sich auf einen Punkt zu, an dem das Licht hell scheinen muss, denn sonst gibt es kaum eine Zukunft. Wenn du die hoffnungslose Situation der Welt betrachtest, musst du dir bewusst werden, wenn die Gemeinde, also die Christen, nicht endlich anfangen, etwas zu tun, wird es keine gute Zukunft geben. Ich glaube an die Zukunft der Gemeinde. Ich glaube an die Zukunft, in der sich der Sohn Gottes manifestieren wird. Ich glaube, dass es Hoffnung für diesen Planeten gibt, aufgrund der Christen. Und genau das bringt Jesus auch in Johannes 17 zum Ausdruck. In diesem Gebet, das er betete, bevor er zum Vater ging, also zurück in den Himmel. Ich habe schon oft zu euch gesagt, und Paulus sagte das mit ähnlichen Worten zu den Philippern, als er sagte, ich habe es euch schon oft gesagt und jetzt sage ich es euch weinend. Und ich habe es euch ebenfalls schon oft gesagt und oft fühlte ich mich dabei zum Weinen, dass diejenigen, die die herrliche Botschaft des neuen Bundes für egoistische Zwecke nutzen, überhaupt nicht wissen, welche Auswirkungen ihre Entscheidungen haben. Wir müssen aufhören zu glauben, dass die Welt unter Gottes Kontrolle ist. Wir müssen begreifen, dass die Art, wie wir unser Leben führen, so viel größeren Einfluss hat, als wir denken. Normalerweise denken wir, meine Entscheidungen sind mein Problem. Aber das stimmt nicht. Meine Entscheidungen können Tausende, Hunderttausende und sogar Millionen von Menschen beeinflussen. Was, Reinhard? Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Sag das der Person, die Billy Graham zu einer Versammlung mitbrachte, bei der er gerettet wurde. Wir kennen den Dominoeffekt doch gar nicht, den unsere Entscheidungen auslösen. Wir schauen nur auf uns, wir denken an uns, wir kümmern uns um uns, aber wir wissen nicht, was wir bewirken. Wenn du einer Person durch die Autorität, die Jesus dir gegeben hat, Leben bringst, dann weißt du nicht, was das auslösen kann. Und das ist der Punkt, den Jesus im nächsten Vers von Johannes 17, also in Vers 4 macht. Ich lese wieder in der Passion-Übersetzung. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht, indem ich alles treu getan habe, was du mir zu tun aufgetragen hast. Was für ein Gedanke! Kannst du dir vorstellen, dass du am Ende deines Lebens in die Augen Jesu schaust und sagst: Jesus, ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. Weißt du, ich denke oft darüber nach, warum viele Menschen so verzweifelt nach Wegweisung für ihr Leben suchen. Ständig, beinahe täglich, kontaktieren mich Menschen, weil sie ein prophetisches Wort brauchen, weil sie Orientierung suchen und wissen wollen, wohin sie gehen sollen. Und ich frage mich so oft, warum es für diese Personen so schwer ist, von Gott zu hören. Warum ist es so schwer für diese Leute herauszufinden, welche Entscheidung sie treffen sollen? Ich persönlich habe eine Überzeugung. Es liegt daran, dass sie nicht gelernt haben, Gott durch ihr Leben zu verherrlichen. Überleg doch einmal, Jesus sagte, dass er den Vater auf der Erde verherrlicht hat. Nicht im Himmel, sondern auf der Erde. Und zwar, indem er treu alles tat, was der Vater ihm zu tun auftrug. Wir machen, was wir wollen, und dann suchen wir nach Wegweisung von Gott, um eine Bestätigung für die Dinge zu erhalten, die wir tun. Leben wir nicht häufig genauso? Und dann schreien wir zu einem Propheten, zu Gott oder zu wem auch immer, damit sie uns die Richtung zeigen. Ich will dir etwas sagen. Wenn du nicht bereit bist, alles zu tun, was der Herr dir zeigt, auch wenn es bedeutet, dein Leben niederzulegen, dann komm nicht zu ihm und frag nach Wegweisung. Mach das nicht. Denn eigentlich wollen wir die Wegweisung von Gott nur haben, um eine Bestätigung zu bekommen, dass die Dinge, die wir bereits tun, okay sind. Stimmt das nicht? Natürlich kannst du tun, was immer du willst. Aber wenn du wirklich lebst, um Gott bzw. Jesus auf dieser Erde zu verherrlichen, dann verherrlichst du ihn, indem du alles tust, was er dir aufgetragen hat. Es gibt noch einen anderen Grund, warum Menschen keine Wegweisung von Gott erhalten, wenn sie beten. Der Grund ist, dass sie die Dinge, die Gott bereits schwarz auf weiß niedergeschrieben hat, nicht tun. Das heißt, wir haben bereits Wegweisung in einem Buch schwarz auf weiß. Sie könnte nicht deutlicher sein. Er hat zum Beispiel gesagt, dass wir immerzu in Liebe leben sollen. Doch wir sind nicht bereit, das zu tun. Es kostet uns zu viel, es tut zu sehr weh, es ist zu schmerzhaft. Doch dann kommen wir mit anderen Bereichen unseres Lebens zu Gott und hören nichts. Und dann sagen wir, Gott spricht nicht. Natürlich spricht er nicht. Gestern Abend habe ich eine nicht ganz leichte Entscheidung getroffen. Ich hatte einfach das Gefühl in meinem Herzen, dass ich das tun sollte, denn ich habe beschlossen, dass ich alles tun will, was der Herr zu mir sagt. Alles, egal was es mich kostet. Eine andere Person, die in gewisser Weise von dieser Entscheidung betroffen ist, sagte daraufhin zu mir: Rainer, das ist wirklich sehr kostspielig. Und ich antwortete: Zu lieben ist niemals kostspielig, es ist ein Privileg. So oft betrachten wir es als kostspielig, all das zu tun, was Jesus uns aufträgt, anstatt es als Privileg zu betrachten. Überleg dir das einmal, du und ich, wir haben das Privileg, alles zu tun, was Jesus von uns möchte. Und indem wir es tun, verherrlichen wir seinen Namen. Was für eine großartige Gelegenheit! Was für eine fantastische Einladung vom Schöpfer des Universums! Warum bietet er sie uns überhaupt an? Das ist ein Geheimnis, das ich nicht begreifen kann. Ich habe versucht, es zu verstehen, aber ich denke, dass sich mir erst im Himmel das volle Verständnis offenbaren wird. Auf der einen Seite Jesus und auf der anderen Seite ich, Reinhard. Mit all meinen Fehlern und Mängeln, mit allem, was ich falsch gemacht habe, mit all den Dingen, die ich mit versteckten Motiven im Herzen getan habe, auch wenn mir diese gar nicht bewusst waren. Ich, du lädst mich ein, mit dir als Partner auf dieser Erde zu arbeiten? Warum? Und es gibt keine Antwort darauf. Warum nicht die Engel? Sie sind viel besser darin, Gott zu gehorchen, als ich und du. Aber Gott sagt, nein, du, ich will dich. Mein Freund, der du heute diese Botschaft anhörst, wo auch immer du auf der Welt bist, du hast es in deiner Hand, Jesus heute zu verherrlichen. Du tust das, indem du alles tust, was er dir aufträgt. Ich bekomme gerade ein prophetisches Wort für einige Menschen. Ich glaube, dass in diesem Moment Personen zuschauen, denen der Heilige Geist bereits gesagt hat, was er möchte, dass sie tun. Doch du möchtest das nicht tun, denn du hast die Konsequenzen ausgerechnet. Ich sehe, dass es sich mindestens um eine Person handelt. Du hast finanziell kalkuliert, ob das, was Gott dir gezeigt hat, eine kluge Entscheidung ist. Und du bist zu dem Schluss gekommen, dass es finanziell keine gute Entscheidung ist. Deshalb hast du angefangen zu argumentieren und es logisch zu erklären. Und durch dieses Rationalisieren hast du dein eigenes Gewissen beschwichtigt, indem du dir sagst, warum es nicht klug ist, das zu tun, was du empfunden hast. Und du hast die Entscheidung getroffen, nicht zu gehorchen. Der Herr sagt heute zu dir, geh zurück an den Punkt, an dem du die Entscheidung getroffen hast, nicht zu gehorchen und gehorche jetzt. Denk nicht logisch darüber nach. Tu es einfach. Verherrliche meinen Namen auf der Erde. Was würde geschehen, wenn jedes Kind Gottes auf der Erde heute sagen würde, Jesus, es ist meine große Sehnsucht und mein Ziel, dich auf dieser Erde zu verherrlichen, indem ich alles tue, was du mir aufträgst. Sag es mir und ich werde gehorchen. Ich werde es nicht wegrationalisieren, ich werde gehorchen. Wir würden Jesus nicht nur verherrlichen, sondern wir hätten dadurch eine Wirkung auf dieser Erde. Wir würden einen Dominoeffekt auslösen. Ich springe jetzt zu Vers 9. In Vers 9 bestätigt Jesus seine unglaublich tiefe Liebe zu seinen Jüngern. Dort steht, deshalb bete ich mit tiefer Liebe für meine Jünger. Ich bitte nicht anstelle der ungläubigen Welt, sondern für jene, die dir gehören, jene, die du mir gegeben hast. Jesus betet also mit einer sehr tiefen Liebe für sie. Es ist sehr interessant, dass Jesus hier sagt, Er würde nicht für die Welt beten. Aber Jesus kam doch für die ungläubige Welt, das sagt die Bibel. Er kam, um die Verlorenen zu suchen. Überleg mit mir. Wenn einer der Gründe, warum Jesus auf diese Erde kam, die Verlorenen waren, warum betet er dann nicht für sie? Warum betet er nicht dafür, dass der Vater sie rettet? Warum betet er nicht, dass der Vater ihm Türen öffnet, damit er sie erreichen kann? Und er betet nicht nur nicht für die Verlorenen, sondern er sagt sogar, ich werde nicht für sie beten. Wenn Jesus also nicht für die Errettung der Verlorenen betet, dann kann ich nicht verstehen, warum es Sinn ergeben sollte, wenn wir für die Errettung der Verlorenen beten. Doch wir müssen den Kontext verstehen. Jesus sagte nicht, ich werde nicht für die Verlorenen und für eine ungläubige Welt beten. Sie können selbst sehen, wie sie zurechtkommen. Nein, nein, nein. Er sagte, ich bete nicht für die ungläubige Welt und dann sagt er, sondern für jene, die dir gehören. Warum tat Jesus das? Weil er wusste, dass er selbst gehen würde und die Hoffnung dieser ungläubigen Welt danach in den Händen der Jünger liegt. Jesus wusste, wenn ich gehe, dann liegt es nicht mehr in den Händen des Vaters, diese Welt zu retten. Sobald ich den Preis bezahlt habe, dass jede einzelne Person auf dieser Welt gerettet werden kann, gibt es nichts mehr, was der Vater tun muss. Dann sind meine Jünger an der Reihe. Sie müssen die gute Nachricht in jeden Winkel dieser Welt hinaustragen. Jesus wusste, wenn er für seine Jünger betet, würde eine große Ernte kommen. Deshalb betete er speziell für sie, weil er wusste, dass sie nun der Schlüssel für diese verlorene Welt sind. Und dann erklärt er im nächsten Vers, denn alle, die mir gehören, gehören nun dir. Und alle, die dir gehören, gehören nun auch mir. Und als ich den nächsten Satz las, dachte ich voller Sehnsucht, oh, mögen wir alle doch diese Wahrheit ergreifen. Der Satz geht weiter. Und meine Herrlichkeit wird offenbart durch ihre hingegebenen Leben. Ich will noch einmal wiederholen, was wir zuvor gesagt haben. Dort sagte Jesus, dass du, der Vater, verherrlicht bist, weil ich alles getan habe, was du mir aufgetragen hast. Und jetzt sagt Jesus, der Grund, warum ich für meine Jünger bete, ist folgender. Wenn sie an den Punkt kommen, an dem sie ein hingegebenes Leben führen, wird meine Herrlichkeit durch sie offenbart werden. Nun möchte ich diesen Satz gerne umkehren und die andere Seite der Medaille betrachten. Wenn Jesus durch mein Leben, also das hingegebene Leben von Reinhard, verherrlicht ist, dann heißt das, dass er in jedem Moment, in dem ich nicht hingegeben an Jesus lebe, nicht verherrlicht wird. Stattdessen wird er blamiert, beschämt und in ein schlechtes Licht gerückt. Das heißt, Hingabe führt entweder dazu, dass ich Jesus verherrliche oder sie bewirkt, dass ich leide, weil ich die damit verbundenen Schmerzen nicht mag und mich deshalb nicht hingebe. Und dann bringe ich Jesus Schande und Schmach. Es liegt an dir, ob du Jesus verherrlichst. Reinhard, ich möchte Jesus wirklich verherrlichen. Was kostet mich das? Nichts, nur dein Leben. Und du solltest eigentlich ohnehin tot sein. Überleg dir das doch. alles, was es dich kostet, ist ein Leben, das ohnehin wertlos ist, sofern es nicht hingegeben ist. In den 61 Jahren meines Lebens bin ich nie einer glücklichen und nicht hingegebenen Person begegnet. Niemals. Wenn ich mein eigenes Leben betrachte, erkenne ich, wann immer ich nicht vollkommen hingegeben war, schlich sich Frustration in mein Leben ein. Doch als ich mich Jesus hingab, radikal, hundertprozentig und komplett, auch wenn es mich alles kostete, war dies jedes Mal so befriedigend für mich. Wenn wir nur verstehen könnten, dass Hingabe nicht nur Jesus verherrlicht, sondern gleichzeitig auch ein tiefes Gefühl der Zufriedenheit mit sich bringt. Gestern im Live hat jemand eine Frage gestellt und ich habe sie spontan aus dem Bauch heraus beantwortet. Später habe ich noch einmal darüber nachgedacht und gemerkt, wow, das war eine tiefe Offenbarung des Heiligen Geistes. Die Frage lautete, leben wir tatsächlich in den letzten Tagen? Sind dies wirklich schlimme Tage und wird es tatsächlich noch schlimmer? Wie sollen wir dann in diesen schlimmen Tagen leben? Spontan antwortete ich darauf. Wir müssen so leben, dass wir stets das Gegenteil von dem tun, was laut Aussage der Bibel gerade Schlimmes passiert. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen werden die Menschen von Furcht ergriffen leben. Das heißt, wir leben das Gegenteil, indem wir im Glauben leben. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen wird die Liebe in vielen erkalten. Also leben wir in immer größerer, radikaler Liebe. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen werden schreckliche Zeiten anbrechen und die Leute werden selbstzentriert leben. Also leben wir vollkommen hingegeben. In den letzten Tagen werden die Menschen das Vergnügen mehr lieben als Gott. Deshalb werden wir Gott mehr lieben als jedes Vergnügen, das uns die Welt jemals anbieten könnte. Die Bibel sagt, die Menschen werden das Geld lieben. Also gehen wir ins andere Extrem und lassen niemals zu, dass wir Geld in irgendeiner Weise lieben. Wir benutzen es lediglich. Als ich mir das gestern noch weiter überlegte, dachte ich, wow, wenn wir Christen immer in der gegenteiligen Weise handeln würden, also entgegengesetzt zu der Finsternis, die wir heute erleben, könnten wir einen unvorstellbaren Einfluss in dieser Welt haben, die immer mehr auseinanderfällt. Jesus sagte also, durch vollkommene Hingabe wird er verherrlicht. Etwas brennt in meinem Herzen und ich möchte mich so sehr an Jesus hingeben, bis kein einziger Atemzug mehr in mir vorhanden ist. Ich möchte, dass es nichts mehr gibt, was mich von der Hingabe an Jesus abhält. Genauso kannst du, der du das hörst, Jesus ebenfalls verherrlichen. Mach dir nichts vor und denke, du könntest ihn verherrlichen, wenn du kein hingegebenes Leben führst. Und in Vers 15 sprach Jesus noch einen anderen wunderschönen Satz in diesem Gebet. Und erinnere dich, er spricht in diesem Gebet zu seinem Vater. Der Satz lautet: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern ich bitte, dass du ihre Herzen vor Bösem bewahrst. Nach meinem Verständnis vom Urtext steht an dieser Stelle eigentlich vor dem Bösen, also vor dem Bösen, der hinter dem bösen System dieser Welt steht. Jesus bittet also darum, dass unsere Herzen vor dem Bösen bewahrt werden, das im System dieser Welt enthalten ist. Weiter sagte er, denn sie gehören nicht länger zu dieser Welt, Genauso wie ich nicht dazugehöre. Es ist sehr interessant, was Jesus hier ganz deutlich sagte. Er wollte nicht, dass sie aus dieser Welt herausgenommen werden, auch wenn die Welt sehr böse ist. Überleg doch mal, wenn du ein Kind hättest und das Kind wäre in einer Schule, die sehr böse ist. Alle mobben dein Kind, jeder macht deinem Kind das Leben extrem schwer, sie verletzen dein Kind jeden Tag. Würde dein Herz als Elternteil nicht brechen? Und würdest du dein Kind nicht aus dieser Schule herausnehmen wollen? Das ist doch logisch, oder? Wir wollen unsere Kinder aus schwierigen, schmerzhaften und harten Situationen herausholen. Und Jesus sagte in verschiedenen Schriftstellen sehr klar, dass diese Welt ein böser Ort ist. Er sagte zu seinen Jüngern auch, dass sie in dieser Welt Verfolgung erleiden werden. Das heißt, Jesus sagte ganz deutlich, hört zu. Die Welt ist ein sehr, sehr böser Ort. Doch ich werde den Vater nicht bitten, euch herauszuholen. Ich werde den Vater bitten, dass eure Herzen vor dem bösen Einfluss dieses Systems bewahrt werden. Und ich sage dir, wenn Jesus dieses Gebet damals betete, dann muss er es heute noch viel öfter beten. Ich frage mich manchmal, ob Jesus heute besonders viel weint. Denn Jesus sitzt zur Rechten des Vaters und er betet dort für dich und mich und er sehnt sich danach, dass unsere Herzen vom Bösen in dieser Welt nicht abgezogen oder beeinträchtigt werden. Und doch, was geschieht mit Christen auf der ganzen Welt? Das Böse dieser Welt saugt uns so sehr in ihr System hinein, dass es kaum noch einen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen gibt. In Matthäus 13 erzählt Jesus ein sehr interessantes Gleichnis. Es gibt mehrere Gleichnisse über das Reich Gottes in Matthäus 13. Eines davon ist das Gleichnis vom Sämann und ich bin sicher, ihr kennt das alle. Das Gleichnis von den vier verschiedenen Herzenszuständen. Doch dann erzählt Jesus noch ein anderes Gleichnis. Wieder sät ein Sämann seine Samen. Doch danach entdecken seine Arbeiter, dass es mitten im Weizen auch Unkraut gibt. Sie fragen, was ist das? Und die Antwort lautet, der Böse hat seine Saat gesät. Nun fragen die Arbeiter sogar, sollen wir das Unkraut ausreißen? Doch der Seemann antwortet, nein. Lasst sie zusammen aufwachsen. Erst ganz zum Schluss wird alles aussortiert werden. Später wollen die Jünger eine Erklärung für das Gleichnis erhalten und Jesus erklärt es ihnen. Er sagte, das Feld in diesem Gleichnis ist die Welt. Siehst du, in dem anderen Gleichnis ist das Feld das Herz, doch hier ist das Feld die Welt. Und in der Welt gibt es die Bösen, die Söhne Satans und daneben auch die Guten, die Söhne des Reiches Gottes. Und Jesus sagte zu ihnen, das muss so bleiben bis zum Ende. Denk mal darüber nach. Wir haben diese merkwürdige Theologie, dass wir das Böse aus dieser Welt entfernen müssen. Wir denken, dass wir das Böse in dieser Welt bekämpfen müssen. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Das Reich Gottes bedeutet nicht, dass Christen das Böse bekämpfen. Manchmal denke ich, und das ist mein Gedanke, den ich denken darf, dass Gandhi viel mehr vom Herzen Jesu begriffen hat als die meisten Christen. In seinem Verhalten und seinem Lebensstil war Gandhi Christ. Doch in seinem Glaubensbekenntnis war er es nicht. Gandhi war fasziniert von der Person Jesu und er gehorchte den Lehren Jesu sehr gewissenhaft. Er glaubte nur nicht, dass Jesus der einzige Weg zur Erlösung ist. Und der Grund dafür, dass er dies nicht glauben wollte, waren die Christen und die Art, wie sie ihr christliches Leben lebten. Was für eine traurige Geschichte. Wenn du das Leben von Gandhi erforschst, entdeckst du, dass er ein sehr enger Freund von einem der vollmächtigsten Missionare des letzten Jahrhunderts war. Doch er wollte Jesus nicht als Retter annehmen, denn dann hätte er Christ werden müssen. Und er wollte nicht mit den Christen assoziiert werden wegen der Art, wie die Christen ihr Leben führten. Also überleg einmal. Gott hat dich ganz bewusst in dieser bösen und schrecklichen Welt gelassen. Jesus sagte, ich bitte dich nicht, dass du sie herausnimmst. Das ist nicht mein Wunsch. Ich bitte, dass ihre Herzen beschützt werden, weil sie nicht mehr zu diesem System gehören. Was würde passieren, wenn wir uns jeden Tag daran erinnern, dass unser Königreich ein anderes Reich ist? Das System dieser Welt ist nicht unser Reich. Gott sagte dies zu mir, als meine Schwägerin und Debbys einzige Schwester sehr plötzlich starb. Wir erhielten die Nachricht, dass sie krank ist, und 2 Tage später war sie bereits tot. Und als ich die Nachricht erhielt, sprach der Geist Gottes laut und deutlich zu mir. Der Psalmist drückt das etwa so aus: Erinnere uns daran, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Viele von uns leben so sehr mit dem System dieser Welt verwoben, dass wir keine göttliche Weisheit haben, um danach zu leben. Deshalb versuchen wir ständig, Weisheit zu erlangen, um kluge Entscheidungen zu treffen, doch wir finden keine. Weißt du, warum nicht? Denn wenn du so lebst, als ob du zum System dieser Welt gehören würdest, dann kannst du auch nur aus der Weisheit dieser Welt heraus leben. Wenn du aus der Weisheit Gottes leben möchtest, musst du losgelöst vom System dieser Welt und verbunden mit Gottes Welt leben. Und genau dafür betet Jesus: Vater, sie müssen nicht aus der Welt herausgenommen werden, denn sie müssen hier bleiben, um Licht und Salz zu sein. Doch ich bete, dass ihre Herzen beschützt sind. Nun schau dir Vers 18 an. Ich habe sie beauftragt, mich zu repräsentieren, genauso wie du mich beauftragt hast, dich zu repräsentieren. Repräsentieren wir Jesus, so wie Jesus den Vater repräsentiert hat? Das ist dein Auftrag. Reinhard, was ist meine Berufung? Deine Berufung ist, Jesus auf dieselbe Weise zu repräsentieren, wie Jesus den Vater repräsentiert hat. Deine Berufung ist, ein Leben zu führen, das so radikal hingegeben ist, dass Jesus dadurch verherrlicht wird, wo immer du auch hingehst. Deine Berufung ist, die perfekte Repräsentation von Jesus hier auf dieser Erde zu sein. Das ist deine Berufung. Deine Berufung ist, zu zeigen, dass das System dieser Welt dein Herz nicht einnimmt. Weißt du, die Urgemeinde lebte auf diese Weise. Die Urgemeinde lebte in dieser Welt, aber sie war nicht von dieser Welt. Deshalb konnten die Menschen sie nicht einordnen. Leider hielt dies noch nicht einmal 100 Jahre lang an. Aber ich glaube, dass Gott erneut eine reine und heilige Gruppe von Menschen heranzieht, die Jesus genauso gut repräsentieren. Sie leben in dieser Welt, doch sie werden nicht davon getrieben sein, wie diese Welt funktioniert. Sie leben in dieser Welt, doch ihre Herzen werden so sehr mit Jesus und dem Himmel verbunden sein, dass sie vollkommen anders sind. Genau das tut Jesus. Er zieht eine reine Gruppe von Menschen heran, die ihn genauso repräsentieren werden, wie wie Jesus den Vater repräsentiert hat. Es ist Zeit, dass wir verstehen. Wenn Jesus gewollt hätte, dass wir aus dieser Welt herausgenommen werden, hätte er uns in dem Moment herausgenommen, in dem wir gerettet wurden. Wenn du eine Hausfrau bist, dann möchte Jesus, dass du ihn genau dort gut repräsentierst. Wenn du ein Geschäftsmann bist, dann möchte er, dass du ihn dort gut repräsentierst. Wenn du ein Lehrer bist, dann möchte er, dass du ihn in diesem Bereich gut repräsentierst. Es ist Zeit für uns, dass wir anfangen, wieder so ein seltsames, unbegreifliches christliches Leben zu führen. Es ist Zeit für uns, dass wir in dieser Welt leben, auch wenn wir nicht von dieser Welt sind. Und wo immer wir sind, verherrlichen wir seinen Namen. Lass mich dir wieder eine Hausaufgabe geben, so wie wir das auch letzte Woche gemacht haben. Wann immer du heute Zeit in der Stille findest, nimm dir ein Papier und schreibe folgende Fragen auf. Die erste Frage, die du aufschreibst und die du dem Heiligen Geist stellst, lautet: Herr, gibt es etwas, das du mir irgendwann in meinem christlichen Leben gezeigt hast und das ich nicht getan habe? Dann bringst du dein Herz zur Ruhe und du lässt dir das von ihm zeigen. Und was immer er dir zeigt, schreibst du auf. Und anschließend sagst du: Herr, ich werde gehorchen. Einige Gelegenheiten mögen verstrichen sein, doch andere Dinge kannst du vielleicht immer noch tun. Dann schreibst du eine zweite Frage auf und diese zweite Frage lautet: Herr, ich möchte, dass du mir jeden Bereich in meinem Leben zeigst, den ich dir nicht vollkommen hingegeben habe. Zeig mir, ob ich ganz hingegeben bin oder ob ich etwas zurückhalte. Und dann erlaubst du ihm, dir das zu zeigen. Wenn er dir überhaupt nichts zeigt, schreib einfach auf: Alle Ehre Gott, Halleluja, Amen, ich bin hingegeben. Doch wenn er dir etwas zeigt, dann schreib es auf. Und dann sagst du: Ich gebe mich hin. Und die dritte Frage, die du aufschreibst: Heiliger Geist, zeig mir, wo ich so sehr mit der Welt verbunden bin, dass ich der Welt tatsächlich erlaubt habe, mein Herz zu erobern. Es könnte sein, dass du zwar so sehr und leidenschaftlich in Jesus verliebt bist, und dennoch gibt es einen Bereich, in dem das System dieser Welt dein Herz ergriffen hat. Deshalb bringst du dein Herz zur Ruhe und sagst: Heiliger Geist, zeig es mir. Wenn mich ein Nicht-Christ betrachtet, würde er dann schnell erkennen, dass ich anders bin? Würde er erkennen, dass ich tatsächlich anders bin? Oder würde er mich anschauen und sagen: Naja, er lebt genauso wie wir? Also, schreib diese dritte Frage auf. Bring dein Herz zur Ruhe. Erlaube dem Heiligen Geist, es dir zu zeigen, und dann gehorche schnell. Und während du lernst, das zu tun, wird dein Leben so viel Herrlichkeit für unseren geliebten Jesus bringen. Leute, ich danke euch. Nächste Woche werden wir gar keine Lives machen, weil ich schnell auf einen anderen Kontinent fliegen werde. Also machen wir nächste Woche eine Pause mit den Lives. Danke, danke, danke, dass ihr heute hier wart. Wir freuen uns immer, wenn wir euch dienen können. Möge der Heilige Geist etwas in euch bewegen. Danke fürs Zuhören.